Du siehst hier das Gesicht, man malt sich da ein paar Dreiecke auf die Wangenknochen und lässt eine Haarsträhne über die Stirn fallen und schon erkennt der Computer dieser ausgetüftelten Gesichtserkennungsprogramme nicht mehr, wer du bist. Ein neuer Samstag ist da. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Willkommen zu Jazzkantine. Leitmotiv schon gerade angekündigt, heute im Niemandsland. Unter anderem auch sehr viel Jazz. Neuen Jazz und traditionellen Jazz. Jazz aus Deutschland. Es ist Samstag, der 14. Januar 2012. Wir sind wieder am Mikrofon, wir sind wieder auf Sendung, wir sind Kontrabande FM 91.4 und dieses Programm, dieses spezielle Programm hier heißt Niemandsland. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe und wir mischen manchmal auch die Sprachen. Ici, je fais ma musique et depuis, je n'ai pas envie de chanter et ne chante pas. J'ai juste coup de l'euro de Jean Machenga. Von der Band State of Department. Vor mir steht der George an seinem Saxophon. Er spielt mit der Musik eine Leichtigkeit für ihn. Schon trifft er den Ton, presst mit tausenden von Phonen seine Stimme in das Instrument, schon kommt sein Lohn. Schöne Melodien, die auf dem Takt liegen, die immer weiter mit dem Musikfluss fliegen. In den Sonnenschein greifelt ein. Ohne Szene-Laberei um den heißen Brei. Ohne Wichtigtuerei von der Oldschool-Polizei. Such a search, wir kreuzen über vom Hardcore zum Jazz. Unsere Mentalität ist Flexibilität. Ja. Und das Spektrum sind gecheckt. Er hat so flinke Finger, wenn er spielt, sind alle stumm. Denn gegen ihn klingt alles, was die anderen machen, krumm. Doch ich laber ohne Ende, das wird hier nicht viel bringen. Also Tom, Tom, komm, lass die Saiten schwingen. hatte Jazz versprochen zu Eingangs und es wird ziemlich viel Jazz geben. In der Jazzszene wird Ulita Knaus längst als Star gefeiert. 2009 gewann sie den renommierten Hamburger Jazzpreis. Kritik und Publikum liegen ihr zu Füßen. Doch die schöne Hamburger Sängerin ist keine, die sich auf ihren Lorbeeren ausruht. Es ist alles im Fluss, sagt sie, und das ist gut so. Ulita Knaus hat sich ihre Neugier bewahrt, dieses im Herzen Kind sein. Nach 4 hochgelobten englischsprachigen Alben begann sie das neue Jahrzehnt mit ihrem ersten deutschsprachigen Longplayer. Aus dem werden wir jetzt einen Auszug vorstellen, beziehungsweise auch ein kleines Porträt von Ulita Knaus. Wenn ihr die Stimme hört, dann werdet ihr euch vorstellen müssen, dass es sich wirklich um eine wunderschöne Person handelt. Eine wunderschöne Frau, Ulita Knaus. Ich bin Ulita Knaus. Wir zwei, wir sehen uns an. Wir denken, was ist du am anderen dran? Wenn meine Musik ein Tier wäre, wäre sie... Und eine Katze. Geht ja sogar launisch. Du magst Sport, ich mag Musik. Ergänzt sich doch gut, man nimmt, was man kriegt. Ich habe mich nie gefragt, warum ich Musik mache. Ich habe es einfach immer gemacht. Jedoch wesensfremd, ja sogar andersartig. Wir sind unebenmäßig zweierlei. Asymmetrisch, was ist schon dabei? Wir sind ein ungleiches Paar Schuh, wir werden immer so sein, ich und du. Das Klavier ist so ein ganz alter, vertrauter Freund und dieser Freund war auch immer bei mir. Gesetzt, unsere Meinung geteilt, unser Timing komplett versetzt und das in aller Regel. Festgestellt, wenn ich dann auf der Bühne sitze und Klavier spiele und singe, dann brauche ich eigentlich auch gar nichts anderes. Wir entsprechen nicht der Norm, wir sind einfach nonkonform. Sämtliche Ideen, musikalische Ideen, Produktion, Arrangement, Text, Inhalt, es ist alles in meinem Kopf, während ich, was weiß ich, morgens aufstehe, einkaufen gehe, meine Sachen mache, mein Kind zur Kita bringe und ja, alles, was so gemacht wird. Sogar wenn ich manchmal telefoniere mit anderen Leuten, andere Dinge bespreche, das läuft die ganze Zeit. Also ich verliere es nie, es ist immer da. Der Tag mit dir schmeckt süß und fein. Ja, manche Stücke sind doch sehr melancholisch. Das liegt natürlich auch daran, dass ich persönlich ja, traurige Momente erlebt habe, die mich dazu veranlasst haben, jetzt auch sehr traurige Songs zu schreiben. Aber manchmal sind es auch die Geschichten von anderen. Immer sein. Ohne dich geht alles schief. Ohne dich fall ich tief in mich hinein. Ohne dich geht alles schief. Ohne dich fall ich tief. Doch ich spüre nicht, ich esse doch, ich schmecke nicht, hab meine Sinne verloren. Kann nur noch. Ich hab eigentlich nur ein Gesicht. Ich hab keine vielen Gesichter. Vielleicht habe ich viele Facetten. Warte ich bloß, ich warte. Du mir sagst. Ohne dich geht alles schief, ohne dich fall ich tief in mich hinein. Ohne dich geht alles schief. Ganz bestimmt ist diese Facette ganz neu. Bin es immer ich. Also ich verändere mich eigentlich nie. Schieß ab den Pfeil. treff ich nicht dich. Er fliegt vorbei ins Nirgendwo. Ist mir egal, wenn ihn ein anderer kriegt. Fall wie ein Stein zu Boden ohne dich. Ohne dich geht alles schief. Ohne dich fall ich tief in mich hinein. Ist aus mir geworden, bin ich vielleicht schon längst gestorben? Bin ich vielleicht nur noch der Geist? Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich für einen Tag fliegen können, um die Welt von oben zu sehen und einfach mal ja, einen anderen Blickwinkel zu sehen. Fände ich toll, glaube ich. Olida Knaus, gerade gehört, leider nicht gesehen, aber ihr könnt sie euch natürlich auf YouTube angucken. Geht einfach zu Olida Knaus und da habt ihr sie. Sehr schön anzusehen, jede Menge Songs von ihr da zu finden. Die Jazzmedien lieben sie. Endlich hat Deutschland eine große Jazzsängerin. Doch 2010 wagt Olida Knaus einen neuen Weg. Schließlich hatte das Fachmagazin Jazz Thing sie im Zusammenhang mit It's the City als Künstlerin bezeichnet, die ihre Unberechenbarkeit zunehmend als Vorteil begreift. Tambor zeigt, wie unberechenbar sie wirklich ist. Ihr mittlerweile fünftes Album macht Olida Knaus dabei nicht zur Renegatin des Jazz. Sie bleibt dieser Musik treu, doch sie öffnet weit die Tür zum Pop für sich und ihr Publikum. Die subtile Grammatik des Jazz, seine Vielfalt der Harmonien, Taktarten und Phrasierungen treffen auf geschmeidige Melodien mit sanftem Ohrwurmqualitäten und die tanzbaren rhythmischen Gepflogenheiten aus dem unendlichen Universum der Pop- und Weltmusik. Von Reggae, Soca und Flamenco bis Soul und Rock. Viel Spaß beim Hören. Im Studio heute ins Haus geschneit, praktisch. Werner, hallo, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Oh no, geschneit von geschneit. Passt ja heute nicht so, weil es ist wieder ein schöner Tag. Ja, kühl ist es, aber es schneit nicht. Vielleicht in den Pyrenäen. In den Pyrenäen ins Haus schneien ist natürlich eine Redewendung, die heißt, jemand kommt plötzlich mit Wucht. Und ich sehe, du hast da jede Menge angekreuzte Blätter dabei mit Markierungen in verschiedenen Farben. Was kann das denn alles sein? Ich habe da gar keine Idee. Geht es da um die Pisskiller-Elite? Ach, die Pisskiller vielleicht? Die Farben haben nicht so viel zu bedeuten. Ich nehme dann halt immer den Stift, der gerade in der Nähe liegt und streiche die Sachen damit an. War ja wieder eine Woche voller schrecklicher Ereignisse auch zum Teil. Voller skurriler, sagen wir mal, skurriler Idiotie, wenn man das so nennen darf. Wenn man die Medien anguckt, wenn man sieht, was da alles so passiert ist. Wenn man sieht, wie der Neoliberalismus wütet im Moment, besonders in Valencia, da sollen über 450 Schulen geschlossen werden, während der Landesfürst sich am Flughafen eine Statue bauen lässt, die 50 Millionen Euro kostet, wo er selber mit seinem Gesicht abgebildet ist, dann kann man nur sagen, zerrt ihn aus den Amtsstuben und sperrt ihn in den Kerker. Wie wenn er Ministerpräsident von Nordkorea wäre, ne? So ein bisschen in dem Stil. Ne? Ja, oder dann würde man natürlich gegen ihn wettern und würde Galle und Gift gegen ihn ausspucken. Aber hier, ja gut, ist einer von uns. Naja, jedenfalls haben sie ihn jetzt geschnappt, also angeklagt, mit den Fingern in der Masse erwischt wegen Korruption. Er sitzt auf dem Anklagebänkchen und hat dann auch sehr skurril den Spruch getan gegenüber der Polizei, die also gegen ihn ermittelt hat, das sind Stasi-Methoden. Die Polizisten sind Marxisten. So weit haben wir es gebracht jetzt. Ja, aber so viel Dummheit und dreiste Dummheit, die ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich so durchsichtig. Damit kann er vielleicht seine bezahlten Klaköre zum Jubeln bringen. Aber wer auch nur wirklich ein bisschen Grips im Kopf hat, der sieht natürlich, wie elend und auch wie dreist und wie kriminell diese Leute sind, die wie er in den Amtsstuben sitzen und den Leuten buchstäblich, und das ist wirklich buchstäblich, das Geld aus der Tasche nehmen und das Brot vom Tisch knallen. Wer noch ein bisschen Grips im Kopf hat, sagst du, aber manchmal hat man den Eindruck, das werden immer weniger. Vielleicht gibt es bald gar keine Leute mehr, die Grips im Kopf haben. Vielleicht gibt es bald keine mehr. Vielleicht sind wir so eine Art Rest. Restbestände. Das ist natürlich Eigenlob und der stinkt natürlich auch gewaltig. Wir behaupten von uns selber natürlich, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe hier übrigens einen Topf mit Weisheit und einen riesigen Löffel. Und dann nehme ich ab und zu eine ordentliche Kelle von. Nein, Spaß beiseite. Wir informieren uns und wir versuchen wirklich die Ereignisse kritisch zu kommentieren und auch die Sprache und die Lügen vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, soweit uns das gelingt. Willkommen noch einmal im Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Es ist ein kühler, aber doch klarer Samstag hier im Zentrum von Barcelona. Und wir versuchen wieder, Sie, meine Damen und Herren, 2 Stunden zu unterhalten, zu belehren, vielleicht sogar zu ärgern, vielleicht sogar auch mit ein paar Behauptungen, die Ihnen vielleicht sauer aufstoßen. Aber wenn Sie dann ein bisschen drüber nachdenken, werden Sie sagen, diese Männer da im Studio haben recht. Die sind gut. Sogar sehr gut. Die wissen, wo es lang geht. Die sagen uns, was passiert. Vielleicht zu eingangs, um die Leute, die jetzt frühstücken und gerade am Tisch sitzen und leckere Brötchen auspacken und was da alles so gegessen wird, vielleicht noch ein bisschen was von Ulita Knaus, die wunderschöne Jazzerin aus Hamburg. Sie ist übrigens eine sehr interessante Mischung von Einwanderern. Ihre Eltern kommen zum Teil aus der Bukowina und ihre Mutter ist aus Venezuela und ihr Vater ist ein eingewanderter Rumänien-Deutscher. Tolle Mischung eigentlich der Kulturen. Ulita Knaus noch einmal mit dem Lied Four on the Floor. One lady's just a lonesome baby. She would never play silly games. Two ladies are only talking crazy about their men and about their children's names. Ladies may be hot and funny, but four on the floor are the bum. They've got lots of power, and they'll sit an hour by hour on their booties. They will never run out of issues. They're cracking up and they're making up the funniest stories and songs. I really love the girls, they're my shining pearls. We're fine as long as we're together. No matter where we'll go, we'll stick together. Hope we'll never be through. Let's keep on acting like we do. Lipstick, dazzle dust, black eyelashes is a must. Ready to go, it's time for the show. Let's check our dresses one last time. I really love the girls, they're my shining pearls. We're fine as long as we're together. No matter where we'll go, we'll stick together. Hope we never be through. Let's keep on acting like we do. So watch your step, baby, on your neck. Ich komm aus dem Haus, was glaubt ihr, was da steht? Vor der Tür, da steht ein Aktienpaket. Ich mach es auf, obwohl ich in Eile bin. Leider sind in dem Paket keine Aktien drin. Trotzdem denke ich sofort auf ein. Wenn ich mal Aktien habe, tu ich die da rein. Ich komm aus dem Haus, was glaubt ihr, was da steht? Vor der Tür, da steht ein Konjunkturpaket. Ich mach es auf, obwohl ich in Eile bin. Leider ist die Konjunktur nicht mehr drin. Trotzdem denke ich sofort auf ein. Wenn ich mal Konjunktur hab, steige ich da rein. Niemandslandhörer werden ihn erkannt haben. Unverkennbar Fanny van Dannen. Aktienpaket vor der Tür, das wird uns so schnell nicht passieren, dass da ein Aktienpaket vor der Tür liegt. Aber diejenigen, die Herren dieses Universums, dieses Finanzuniversums, die haben einen neuen Angriff gestartet. Einen neuen Angriff auf den Euro. Auf die Eurozone, Werner. Was liegt vor? Ja, gestern haben sie also wieder mal zugeschlagen. Und heute haben wir Samstag, den 14., also war gestern Freitag, der 13. Wieder ein schwarzer Freitag, genau. Aber diesmal ist nicht die Krise ausgebrochen. Ausgebrochen ist sie ja schon vor ein paar Jahren. Seit gestern geht sie also verschärft weiter. Und gestern Vormittag noch, da hat alles noch irgendwie ganz gut ausgesehen, soweit, ne? Die Welt schien noch in Ordnung zu sein, mindestens für naive Menschen, weil Italien konnte neue Staatsanleihen relativ leicht platzieren, fast 5 Milliarden Euro, also Laufzeit 3 Jahre, und zwar zu Zinsen wieder leicht unter 5%, ne? Und auch am Vortag, Spanien hatte ähnlich günstige Konditionen bekommen, hieß es jetzt, dass das Vertrauen der Märkte wieder langsam wächst und so. Pues Pustekuchen. Am Abend war der Spuk dann schon wieder vorbei. Am Abend hat dann Standard & Poor's, eine von den 3 großen Rating Agenturen Folgendes gemacht. Vielleicht muss man noch vorausschicken, das ist ja angeblich die Hauptfunktion dieser Ratingagenturen, die Kreditwürdigkeit von allem und jedem einzuschätzen, zu qualifizieren, einzustufen. Und früher, zum Beispiel im letzten Dezember, Mitte Dezember, also gerade jetzt mal 4 Wochen, haben sie zum Beispiel die Kreditwürdigkeit von großen Banken eingeschätzt. Fitch war das allerdings, nicht Standard & Poor's. Also große Banken, wichtige Banken, runtergestuft, deren Kreditwürdigkeit, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BNB Paribas und sogar USA, auch Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und so weiter. Gut, also hier haben sie Banken runtergestuft. Dann, was wir erkennen, was sie zuerst in Griechenland angefangen haben, einzelne Länder runterzustufen, deren Kreditwürdigkeit. Dann kam Irland, dann kam Portugal. Und dann ging es einen Schritt weiter, dann plötzlich kamen immer Paare unter Beschuss, also Paare von Ländern, nämlich Italien und Spanien, kurz drauf Frankreich und Belgien. Und jetzt gestern also haben sie heruntergestuft gleich eine ganze Gruppe von Ländern der Eurozone, nämlich 9 Staaten, 9 Länder. Und also konkret war das Frankreich zum Beispiel, hat jetzt auch seine Bestqualifikation AAA verloren zusammen mit Österreich. Und dann gibt es 3 oder 4 Länder, Spanien, Portugal, Zypern und Italien natürlich. Bei denen ging es gleich um 2 Stufen, wurden sie runtergestuft. Und dann noch ein paar kleinere Länder auch um 1 Stufe runter. Und damit ist die Sache natürlich nicht gegessen, sondern alle diese Länder werden, wie es heißt, weiterhin unter strengster Beobachtung stehen. Außerdem noch dazu kommen dann Belgien, Finnland, Luxemburg, Holland, die seither noch relativ in Ruhe gelassen wurden. Ja, und was für Auswirkungen hat es jetzt? Logischerweise wird durch diese Herunterstufung der Druck auf Europa in dieser Schuldenkrise noch verschärft weitergehen. Also im Grunde hängt es jetzt von Italien und Spanien ab, was da passiert, weil genau in diesem Jahr 2012 müssen diese 2 Länder sehr viel Geld aufnehmen, um alte Schulden zurückzahlen zu können. Im Falle Italien sind es fast 330 Milliarden, was die finanzieren müssen. Und dazu kommt dann noch das laufende Haushaltsdefizit. Also alles zusammen braucht nur Italien dieses Jahr 440 Milliarden Euro. Bei Spanien ist es, glaube ich, ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, und dann, was sagt Standard & Poor's noch? Also diese Herunterstufung wird begleitet von weiteren Drohungen, zum Beispiel für Spanien. Rajoy, der neue Ministerpräsident, muss weiter seine Hausaufgaben machen, verstärkt, sonst wird weiter runtergestuft. Ne? Und wird ausdrücklich erwähnt die Reforma Laboral, also weiter die Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung verschlechtern, das wird verlangt, und weitere Maßnahmen, das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Und auch dann würde er runtergestuft werden, wenn der Finanzsektor noch weitere Hilfen braucht, was ja relativ klar ist, dass das passieren wird. Ja, so sieht's aus. Das war der Freitag, der 13. Freitag, der 13. Es sieht nicht gut aus. Man fragt sich natürlich als Laie, als Außenstehender, warum machen die das? Warum liefern sich souveräne Staaten diesem Schuldenkarussell überhaupt aus? Und was hat dazu geführt? Wir haben es viel kommentiert hier im Niemandsland. Wer uns über die letzten 2-3 Jahre gehört hat, der kann sich vielleicht ein kleines Bild machen von dem, was da überhaupt los ist. Der Spiegel bringt diese Woche eine Art Lexikon zu den Finanzmärkten. Das ist sehr toll gemacht. Man kann hier also lexikonartig unter Schlagwörtern nachschauen, was was bedeutet. Finanzkrise. Wenn die Bazooka ruft, heißt es, gehören Sie zu den vielen Menschen, die wissen möchten, ob Italien das neue Griechenland wird, was Bonds, Spread und Leerverkauf bedeutet. Blicken Sie noch durch, 43 Wörter, die Ihnen helfen, die Nachrichten des Jahres 2012 zu begreifen. Mal gucken, was die zu Ratings sagen. Da haben wir hier Ratings, so etwas wie Schulnoten für Schuldner. Der Versuch, etwas zu beziffern, was nicht in Zahlen zu fassen ist. Ratings drücken aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mein Geld wieder kriege. Ich. Die personalisieren das also, dass man gleich sich damit identifiziert. Ich kriege mein Geld wieder. 3 große Agenturen, privatwirtschaftliche US-Unternehmen, machen die meistbeachteten Ratings. Das ist Moody's, Standards & Poor's, Fitch. Das Beste aller Ratings, AAA, wird an jene Schuldnerstaaten oder Unternehmen vergeben, bei denen man mit nahezu 100%iger Sicherheit von einer Rückzahlung ausgehen kann. Deutschland ist eines von 6 Ländern der Eurozone, die noch die begehrte Bewertung haben, also das dreifache A, das Triple A. Wird ein Schuldner herabgestuft, steigen sofort die Zinsen für die Anleihe. Ein Teufelskreis kommt in Gang. Ein Teufelskreis. Die haben sich natürlich im Laufe der Jahre mehr als einmal geirrt, so nennen die das. Geirrt heißt für uns natürlich, die manipulieren die Zinssätze der Länder, um dann selber gegen diese Länder zu spekulieren, beziehungsweise da ihre Vorteile draus zu ziehen. Man hatte also wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Und wer das nicht sieht und wer das nicht sehen will, der ist entweder dumm oder der ist bösen Glaubens. Der will einfach, dass diese Ratingsagenturen bleiben und ihr schmutziges, und ich sage noch einmal schmutziges Geschäft weiter betreiben. Das sind reine Spekulanten und das sind Leute, die wirklich mit dem Schicksal von Millionen spielen und nicht einfach irgendwelche Finanzgeschichten bewerten. Es geht ja auch darum, was da an Finanzwerten aufgekauft wird jeden Tag, verschleudert, weiterverkauft, verschachert, tausendmal hin und her gekauft, dass die Werte steigen und die Brotpreise steigen, die Rohstoffmärkte drehen durch und die Menschen, die schließlich leben müssen von kleineren, immer kleineren Gehältern mit immer teureren Waren, die gucken ins Leere. Was auch interessant ist, hier wird eine einzige Person wird hier genannt in diesem Lexikon. Es gibt nur eine Person, die genannt wird. Die hat es aber in sich. Welche Person macht das wohl sein? Es gibt nur Begriffe, aber eine einzige Person wird hier genannt werden. Was glaubst du, welche Person kommt hier vor? Ja, dann musst du natürlich schon noch ein paar Hinweise geben. Nein, es gibt zwei. Amerikaner oder es gibt zwei Personen, einen Deutschen und einen Engländer. Der erste beginnt mit A, der zweite mit C. Wer beginnt mit A? Der Deutsche mit A, der Engländer mit C. Nicht Mono könnte sein, Angela. Nein, Ackermann und Cameron. Ackermann. Ich lese mal, was die zu Cameron sagen. Das ist super interessant. Die sagen hier: David William Donald Cameron, britischer Politiker, seit 2010 Premierminister, Sohn eines Börsenmaklers. Wusstest du das? Ja. Ja, das kommt aus der Familie. Das hat er in den Genen. Sohn eines Spekulanten. Elite-Schule, Elite-Universität, Elite-Studentenclub, ist konservativ und will den Londoner Finanzplatz um jeden Preis schützen. Um jeden Preis heißt, der lässt also auch die EU hops gehen und bombardiert notfalls auch Frankreich, Paris und Berlin, wenn er nur den Finanzplatz retten darf. Das ist ein Kommentar von mir, das steht hier nicht. Kleiner Scherz. Ich lese mal weiter. Der ist der mächtigste in Europa, der Finanzplatz London, weil er weniger reguliert ist. Weniger reguliert heißt, die können machen, was sie wollen. Darum bestand Cameron beim Brüsseler Gipfel Anfang Dezember darauf, nur dann einer Änderung der EU-Verträge zuzustimmen, wenn die Banken und Hedgefonds in London so unbehelligt wie bisher ihren Geschäften nachgehen können. Logisch. 30% aller Erträge der britischen Finanzbranche gehen auf Hedgefonds zurück. Was sind Hedgefonds? Ich weiß nicht, ob die Zuhörer und Hörerinnen das wissen, beziehungsweise an so einem schönen Samstagmorgen überhaupt wissen wollen. Ich mach's ganz kurz. Hedgefonds sind riesige Finanzzusammenballungen, die sich in kurzer Zeit mit Milliardenwucht auf irgendein Spekulationsgeschäft stürzen, etwas aufkaufen, eine Bank, eine ganze Branche, ein Industriezweig, den dann ausschlachten, verkleinern, Personal entlassen, Kapital entziehen, Schulden auf diese gekaufte Firma aufnehmen, den Kaufpreis praktisch der Firma draufschlagen als Schulden und sich dann nach 2-3 Jahren zurückziehen und ein leergepresstes Gehäuse zurücklassen, wo die Beschäftigten dann gucken müssen und sehen müssen, wo sie bleiben. Das ist die Aufgabe der Hedgefonds und das passiert jeden Tag. Es gibt tausende von Hedgefonds mittlerweile. Immer mehr. Etwas, das ich diese Woche im Internet gefunden habe, ist ein Interview, das ein spanischer Professor, Soziologieprofessor an der Universidad Complutense de Madrid, der Tageszeitung Junge Welt gegeben hat. Armando Fernández Steinco, so heißt er, Steinco. Wie funktioniert eine Gesellschaft, in der jeder Vierte arbeitslos ist? Über Familienkommunismus, Brain Drain und die Kopie des deutschen Exportmodells. Die Frage, die dem Soziologen gestellt wurde, lautet: Anfang der Woche kletterten die Arbeitslosenzahlen in Spanien auf ein neues Rekord hoch. 4,42 Millionen sind aktuell ohne Job. Das sind knapp 22%. Wie kann eine Gesellschaft funktionieren, in der beinahe jede vierte Person arbeitslos ist? Hierzu antwortet Herr Steinko. Zunächst einmal ist es kein Rekord. Es ist das dritte Mal, dass Spanien mehr als 22% Arbeitslosigkeit hat. Das erste Mal war 1985-86, danach 92-93. Wir haben es nicht mit einer konjunkturellen Krise, sondern mit strukturellen Problemen der Wirtschaft zu tun. Auch wenn die Finanzkrise natürlich ihren Teil dazu beiträgt. Wie können die Spanier dreimal in 30, 35 Jahren mit so einer hohen Arbeitslosigkeit leben? Nach meiner Meinung sind zwei Gründe dafür verantwortlich. Zum einen der Familienkommunismus. Oh, da müssen Sie sich aber näher erklären. Jawohl. In Spanien ist die Familie eine sehr wichtige solidarische Institution. Sie funktioniert unabhängig vom Markt und zwar relativ gut. Verschiedene Generationen leben einigermaßen konfliktfrei zusammen. Das ist relativ neu, denn während der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren kam es zu einem generationellen und kulturellen Bruch zwischen Alt und Jung. Seit den 80er und 90er Jahren hat sich jedoch in der Familie so etwas wie eine funktionelle Harmonie eingestellt. Das heißt, trotz aller Konflikte muss diese Institution gut funktionieren. Es gibt inzwischen 2 Millionen Familien in Spanien, in denen niemand einer richtigen Arbeit nachgeht. Die wenigen, teils befristeten Jobs werden in einen Topf geworfen. Was reinkommt, wird nach den Bedürfnissen verteilt. Und was ist der zweite Grund? Herr Armando Fernández Steinko sagt, die immens hohe Eigentumsquote. Mit Ausnahme von Neuseeland ist der Anteil an Familien mit Immobilienbesitz nirgendwo so hoch wie in Spanien. Aktuell sind es fast 90%. Das hat paradoxerweise etwas mit der sogenannten Sozialpolitik der Franco-Ära zu tun. Franco hatte praktisch kein Geld. Es gab kein Steuersystem, mit dem so etwas wie ein Wohlfahrtsstaat hätte bezahlt werden können. Es gab natürlich auch nicht den Willen dazu. Deswegen wurde entschieden, Eigentum zu schaffen und damit den Familien zumindest eine gewisse Sicherheit zu geben. Das hat dazu geführt, dass sogar in den Krisenzeiten der 80er und 90er Jahre die Eigentumsquote noch angestiegen ist. Der Arbeitsmarkt ist strukturell prekär. Das Einzige, was wir haben, hier in Spanien, sind die Eigenheime. Ist das ein Grund, so lautet die nächste Frage, warum der Sozialprotest bisher bei weiten Teilen der Gesellschaft ausgeblieben ist? Die Leute arrangieren sich? Antwort von Herrn Armando Steinko. Dass es keinen revolutionären Knall gegeben hat, es gibt zwar Probleme, ich glaube aber nicht, dass daraus so schnell direkt politische Reaktionen folgt. Man muss die Familien unterscheiden. Spanien ist eine Klassengesellschaft und keine Familiengesellschaft. Die Kinder der städtischen Bildungsbürger sind alle Akademiker. Nun müssen sie bei ihren Eltern bis zum 30. Lebensjahr leben und finden keine Arbeit, die mehr oder weniger proportional zu ihrer Ausbildung steht. Das ist eine neue Erfahrung für diese Generation. Sie müssen Jobs übernehmen, die weit unter ihrem Anspruch liegen. Diese Schere ist tatsächlich politisch sehr explosiv. Nicht umsonst bildet sich die Bewegung der Indignados, der Empörten, vor allem aus jungen Leuten mit Universitätsabschluss, die enttäuscht sind von Politik und Wirtschaft. In anderen Familien dagegen sorgt die Solidarität dafür, dass politischer Protest ausbleibt. Sie tendieren eher zu konservativen Werten. Die populären Klassen reagieren konservativer auf die Krise. Familien von Selbstständigen, die schon immer eine große Solidaritätseinheit gebildet haben, brauchen ihre Angehörigen, um ihre kleine Firma oder ihr Geschäft am Laufen zu halten. Dort herrscht auch Familienkommunismus. Aber es ist ein konservativer. Viele wandern aus. Zumindest Berlin ist voll von jungen Spaniern zwischen 20 und 30. Aber vor allem die, die es sich leisten können. Die Auswanderungswelle ist vergleichbar mit den Massenimmigrationen der Mittelschicht aus Lateinamerika während der Finanzkrise in den 80er Jahren. Leute mit Ressourcen, mit Wissen, die die Möglichkeit haben, verlassen das Land. Junge Welt, ökonomisch ist das ein Riesenproblem. Herr Steinko, ja, das Land blutet aus. Immens viel sogenanntes Humankapital geht uns verloren. Strategisches Wissen, für das sehr viel öffentliches Geld ausgegeben wurde. Die Verfassung gibt jedem Spanier die Möglichkeit, auf die Uni zu gehen. Doch das Wirtschaftssystem ist nicht auf so viele Akademiker ausgerichtet, schon gar nicht jetzt. Die Leute haben zwei Möglichkeiten, entweder eine schlechte Arbeit annehmen oder emigrieren. Junge Welt, und Frau Merkel wirbt um spanische Ingenieure. Herr Steinko, Deutschland spart das Geld, das wir mit unserem Sozialstaat aufgebracht haben, um diese Leute auszubilden, die nun von der deutschen Wirtschaft verwertet werden. Junge Welt, glaubt man den hiesigen Medien, fällt jemand, der in Spanien seinen Job verliert, in ein relativ sicheres soziales Netz. Welche staatlichen Absicherungen gibt es für Arbeitslose? Antwort, nicht sehr viele. Im Vergleich zum zentraleuropäischen Standard sind Arbeitslosengeld und Sozialhilfe sehr spärlich. Familien, die überhaupt nichts haben, haben die Möglichkeit, 400 Euro monatlich zu beantragen. Das Besondere ist, dass durch den Wegfall der Mieten bereits knapp 70% der Lebenserhaltungskosten gedeckt sind. Das Arbeitslosengeld entspricht 70% des regulären Einkommens. Eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern käme auf ein Minimum von 660 Euro und ein Maximum von 1.400 Euro. Es gilt allerdings nur begrenzt, mindestens 4 oder maximal 24 Monate. Für jedes gearbeitete Jahr bekommt man 4 Monate gutgeschrieben. Und zum Schluss sagt die junge Welt, die Sozialisten PSOE, PSOE um José Rodríguez Zapatero sind im Dezember aus der Regierung ausgeschieden. Trotz wenig struktureller Änderungen scheinen sie in den letzten 8 Jahren zumindest für eine gewisse sozialpolitische Sicherheit gesorgt zu haben. Seit dem 21. Dezember regiert die konservative Volkspartei PP unter Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Der hat direkt Kürzungsprogramme angekündigt. Wie viel Sozialabbau kann die Gesellschaft überhaupt noch ertragen? Antwort: Niemand weiß genau, wann die unterste Etage des Kahlschlags erreicht sein wird. Die Sozialisten haben bis Mai 2010 tatsächlich versucht, die Lasten der Krise sozial zu verteilen. Haha, das sagt er. Da werden wir gleich etwas zu sagen. Als Spanien im Mai von den Ratingagenturen herabgestuft wurde, ist Panik entstanden, dass die Finanzmärkte eine weitere Verschuldung nicht zulassen. Der Druck von Merkel gab den Rest. Das war der Anfang von Zapateros Ende. Der soziale Ausgleich wurde eingestellt. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass die Volkspartei eine rundweg andere Sozialpolitik macht als die PSOE in ihren letzten Monaten. Die PP weiß sehr genau, dass die Arbeitslosigkeit Priorität hat. In der vergangenen Woche sagte der Wirtschaftsminister, es gibt keinen Wohlfahrtsstaat ohne Arbeit. Und damit hat er recht. Das haben die Sozialisten nie richtig angesprochen. Letzte Frage. Doch auf welcher Basis sollen die Arbeitsplätze geschaffen werden? Die Bauwirtschaft als bisherige Lokomotive ist völlig zusammengebrochen. Antwort: Das ist das große Mysterium. Die Regierung setzt auf eine Erholung auf den Außenmärkten. Sie setzt auf Export, kopieren das Modell Deutschland. Mit dieser Politik haben die Deutschen, Achtung, das sagt er, die spanische Industrie kaputt gemacht. Und wir wollen mit ihnen, mit den schwächeren Industrien gleichtun. Das Außenministerium konzentriert sich schon jetzt darauf, Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und neue Märkte zu erkunden. Lateinamerika, Asien und China natürlich. Frage, junge Welt. Aber Spanien verfügt über keinen konkurrenzfähigen Exportsektor und um einen aus dem Boden zu stampfen, braucht es neue Schulden und niedrige Lohnsenkungen. Letzter Kommentar von Herrn Steinko. Doch Schulden machen ist jetzt verboten in Europa. Was kann Spanien exportieren? Telekommunikation, es gibt einige große multinationale Unternehmen, Schiffbau, Maschinenbau und einiges mehr. Aber es gibt sehr viel weniger als vor 15, 20 Jahren. Das deutsche Exportmodell hat Spanien zu Nettoimporteuren deutscher Waren gemacht. Und gerade jetzt, wo Spanien diesen Prozess stoppen muss und den Deutschen einige Märkte streitig machen können, verbietet Merkel uns weitere Verschuldung. Deutschland hat zurzeit eine Position, die wirklich nicht sehr gut riecht. Wir in Südeuropa haben den Eindruck, dass Deutschland eher ein Europa der Asche sehen will, in dem nur die BRD mit ihren kleinen exportorientierten Satelliten wie Österreich, Finnland und Holland als alleinige Industrienation aus der Asche dieser Krise herauswächst. Ende des Interviews. Das war ein Interview, das der Soziologieprofessor der Tageszeitung Junge Welt gegeben hat, Herr Armando Fernández Steinco von der Universidad Complutense de Madrid. Werner, was sagen wir dazu? Du hast ja auch, glaube ich, sehr aufmerksam zugehört. Sehr viel Kenntnisse hat dieser Mann, außer die paar Wahrheiten, die er über Spanien gesagt hat, über die wirtschaftlichen Verflechtungen offenbar nicht. Na gut, er hat zwei konkrete Sachen gesagt in Bezug darauf, warum bei so einer hohen Arbeitslosigkeit und Krise und laufende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen relativ wenig Widerstand und Rebellion noch festzustellen ist, hat er einmal gesagt, weil was er Familienkommunismus nennt, das funktioniert, also Solidarität, sich gegenseitig helfen im größeren Familienverband, und die andere Sache eben, dass sehr viele Leute, 90% hat er glaube ich gesagt, Eigentumswohnungen haben und nicht zur Miete sind. Also deshalb, obwohl alle Leute nur noch über die Krise und deren Auswirkungen reden, ist doch, hat man vielleicht immer noch das Gefühl, man kann was verlieren. Aber gut, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die Sache wird sich weiter verschärfen und irgendwann kommt der Punkt. Wo die Häuschen auch wegfliegen. Das heißt, viele Häuser gehen nach und nach auch in andere Besitzer über. Das heißt, die Leute müssen irgendwann auch ihr Eigentum verkaufen. Ja, ja. Zu Schrottpreisen wahrscheinlich, um überhaupt weiter existieren zu können. Im Moment sind sie immer noch dabei, ihre Spareinlagen, das bisschen Angesparte aufzubrauchen, ja, die meisten. Aber das ist schon abzusehen, dass es eben auch bald aufhört. Und dass es weitergeht, da, wie wir vorher gehört haben, sind unter anderem natürlich, müssen wir unseren Ratingagenturen dankbar sein, die die Sache immer weiter treiben. Also das ist wirklich schizophren, ja. Es ist eine authentische schizophrene Argumentation dieser Ratingagentur, ne? Dann sagen sie, wir müssen dich, du Land, runterstufen, weil ihr habt ja so und so viele Schulden, ne? In absoluten Zahlen oder in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Ihr habt so und so großes Haushaltsdefizit. Also ihr müsst es ändern und im Moment müssen wir uns leider müssen wir euch runterstufen. Ändern wie? Indem man das Defizit abschafft, nicht etwa die Steuern für die Reichen erhöhen und auf der Einnahmenseite mehr reinzukriegen, sondern Ausgaben, Sozialleistungen und all das zu streichen. Konsequenz, noch mehr Arbeitslosigkeit, ist auch schon klar, dass die Arbeitslosigkeit dieses Jahr noch weiter ansteigen wird. Und natürlich Konsequenz dann noch mehr Rezession, noch weniger oder noch mehr negatives Wirtschaftswachstum, wie man in diesem verballhornten Deutsch der Ökonomen sagt. Und dann kommen wieder die Ratingagenturen, ne, und sagen, ja, wir müssen dich leider schon wieder runterstufen, weil du hast ja keine Wachstumsperspektive. Ne? Und so beißt sich die Sache laufend in den Schwanz und es wird halt so lange weitergehen, bis wir uns wehren. Ne? Vorher hören diese Blutsauger nicht auf. Ne? Also, weiß ich, die Reichen enteignen, ihnen alles wegnehmen, die Banken enteignen und wenn die Banken keine Kredite geben, ja, enteignen und dann gibt der sie enteignet, die Kredite. Okay, so sehe ich die Geschichte. Hunderttausend Eindrücke, Informationen, woher soll man wissen, welche sich lohnen? Gibt es einen Kompass, den man in sich trägt? Ich dachte, ich gehe gerade, andere sagen schräg. Wahrheit oder Werbung, Wissen oder nicht? So viele Stimmen, aber weiß man, wer da spricht? Das Klicken ist normal, aber was tun, wenn es knackt? Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Wir sind in der Hauptstadt, wir sind in Berlin. Kreativität und kriminelle Energien. Und wie sich das vermischt, nicht zu vermeiden. Wie kann ich das von dem unterscheiden? Wem kann ich vertrauen, was fang ich an? Geht nur, was man kontrollieren kann. Und wie ist das Feeling beim Körperkontakt? Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Denn auf etwas muss man sich verlassen können. Irgendwie muss man sich orientieren. Man möchte ja nicht seinen Halt und den Kontakt zu sich selbst verlieren. Man möchte nicht aufhören, nach dem Sinn zu fragen und nicht nach den letzten Träumen, nur noch lass mich sagen, hallo, was ist Liebe, weißt du das nicht? Du warst dir so sicher und jetzt dieses Gerücht. Ist das alles psychisch, geht da was zu schnell? Kann man da was machen, also rein hormonell? Und was ist natürlich und menschlich? Ich meine, Menschen können so unmenschlich sein. Und diese Verhältnisse oft so vertrackt. Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Zwischen Gut und Böse liegen Welten, ob man das so sagen kann. Nach den Bankenpleiten war George Bush auf einmal ein ganz schlechter Mann. 12 Jahre brauchte Hitler vom Messias zum Psychopathen. Wie kam es, dass so viele sich so fürchterlich vertaten? Wie viele sehen den Kaiser, wie viele sehen ihn nackt? Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Hoffentlich sind meine Instinkte noch intakt. Ja, das wünschen wir uns auch, dass die Instinkte noch intakt sind und dass wir nicht den Blick dafür verlieren, was richtig und was falsch ist. Niemandsland, 91.4 FM. Beginnt mit einem Windows 7 PC. Das Skandalvideo, das zeigt, wie 4 Männer in US-Uniform auf blutige Leichen von Taliban-Rebellen urinieren, soll nach Angaben des Pentagon echt sein. Aufgenommen in Afghanistan sind angeblich 2 der 4 hier zu sehenden Marines bereits identifiziert worden. Das Video, welches die Erinnerung an den Abu Ghraib-Skandal wach werden lässt, belastet das Verhältnis der USA und Afghanistan. US-Außenministerin Clinton verurteilte das Verhalten der Marines aufs Schärfste. Ich teile das Urteil von Verteidigungsminister Panetta. Wir verurteilen das abstoßende Verhalten, welches das Video zeigt. Es ist absolut nicht vereinbar mit amerikanischen Werten und den Verhaltensstandards, den wir von unserem Militär erwarten. Die Männer auf dem Video sind sich offenbar darüber im Klaren, gefilmt zu werden. Sie reißen Witze und kommentieren das Geschehen für die Kamera. Nach Angaben der NATO-Schutztruppe ISAF haben die betreffenden Soldaten Afghanistan bereits verlassen. Piss on you, man, piss on you. Amerikanische Werte. Ja, man wundert sich nicht, wenn man Berichte liest, wie die SS in russischen Dörfern vorgegangen ist. Wenn einer ihrer Kameraden von einem Partisanen vielleicht erschossen wurde, dann haben sie ganze Dörfer fertig gemacht, ähnlich wie die Killteams in Afghanistan. Das ist Soldatensache, das ist der Krieg. Und wenn man sagt, das hat nichts mit amerikanischen Werten zu tun, wie die Frau Clinton uns so heuchlerisch da versucht zu erklären, dann hat die selber keine Ahnung. Die sollte mal rein in so ein Dorf und sich mal angucken, was für Schweinereien da ablaufen, wenn Tausende von bewaffneten Männern, vollgepumpt mit Drogen und mit Rockmusik, sich dann auf irgendwelche Einheimischen stürzen, deren Sprache sie noch nicht mal verstehen, und da irgendwelche jungen Mädchen sich schnappen und die vergewaltigen und die Leute quälen, misshandeln, foltern und aus Spaß einfach umbringen. Das passiert im Krieg, das machen die, und wenn die Frau Clinton uns erzählt, das sind Ausnahmen, dann kann man nur lachen. Wir haben es ja nun jahrelang gehört und gesehen, selbst wenn sie es versuchen als Entgleisungen hinzustellen. Wenn du in dem Zusammenhang ansprichst, was die SS in der damaligen Sowjetunion gemacht hat, und übrigens die sogenannte saubere Wehrmacht auch, ne, nicht nur die SS, also richtig, ist es klar, dass ja in dem Fall keine US-amerikanischen Werte waren, die gezwungen haben, so vorzugehen, aber vielleicht abendländische Werte, der Krieg als abendländischer Wert, so vielleicht. Ja, genau, die Militärpriester, die Militärpfaffen haben den Soldaten ja auch gepredigt, Gott ist mit euch. Weil auf der Koppel des deutschen Soldaten stand ja auch, Gott ist mit euch. Und dann haben viele Soldaten, die haben nie richtig hingeguckt, die gucken dann auf ihre Koppel und haben das gesehen. Das heißt, das war alles abgesegnet, es ist abgesegnet und die ewigen Werte sind einfach nur strategische Einflusszonen, Rohstoffgebiete und die militärische Oberherrschaft über diesen Planeten zu gewinnen. Das sind die Werte und dazu pisst man auch gerne auf die Leichen von irgendwelchen hingemordeten jungen Leuten oder alten Leuten. Man sieht die noch nicht mal richtig, man sieht einfach nur, das sind Arme, die haben noch nicht mal Uniformen an. Das sind vielleicht auch sogar Jugendliche oder Kinder. Man kann die gar nicht richtig erkennen. Egal, auf Videos. Egal was, böse Taliban. Das sind Taliban, wer tot ist, ist selber schuld. American, America. Was mich wundert auch, ist, dass diese Sachen, solche Bilder jetzt natürlich auch wieder kommen, die kann man jeden Tag bringen, weil davon existieren tausende und abertausende Bilder. Warum das jetzt plötzlich aufgebauscht wird, ist auch eine Frage, die man sich mal stellen muss. Vielleicht hat der Iran auch ein besonderes Interesse, noch einmal die Wut der Muslimen hier zu schüren, weil da herrscht ja auch ein Geheimkrieg. Im Iran werden ja reihenweise die Atomwissenschaftler abgeknallt vom Mossad und vom CIA. Das ist bekannt und vom MI5 natürlich auch. Und dieser schmutzige Krieg, der hat natürlich auch seine, sagen wir mal, seine Unebenheiten und seine Tiefen, was da hinter den Kulissen alles ermordet und hingemordet wird. Das kommt manchmal so ein bisschen durch und dann muss man versuchen, das auch in diesem Kontext zu sehen. Warum gerade jetzt so ein Foto? Wahrscheinlich ist das auch immer eine Frage, wie man die Zensur auch umgeht, weil diese Fotos kommen ja nicht so einfach an die Öffentlichkeit. Diese Fotos werden gebracht. Ich weiß nicht, ob das von WikiLeaks kam, Werner. Ich weiß nicht, ob du da informiert bist. Dieses Pissfoto, dieses Pissvideo. Das war in YouTube. Ich nehme an, vielleicht hatte da jemand Gewissensbisse, ein GI, und hat gesagt, okay, ich bring's in YouTube. Wer weiß. Radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 14. Januar 2011. Die Katastrophen und vermischten und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft sieht ihren Verdacht gegen die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe bestätigt. Aufgrund der weiteren Ermittlungen sind wir überzeugt, dass sie die terroristische Vereinigung NSU mitbegründet hat und sich auch bis zum Ende an ihr beteiligt hat. Das sagte der Sprecher der Bundesanwaltschaft Markus Köhler am Samstag, am heutigen Samstag in Karlsruhe. Einzelheiten wollte er mit Blick auf das Haftbeschwerdeverfahren nicht mitteilen. Chepes Anwälte haben die Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Sie halten eine Beteiligung der 36-Jährigen an den Terroraktionen für nicht ausreichend belegt. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders. Nach Informationen des ARD-Magazins Panorama, der Süddeutschen Zeitung und der Nachrichtenagentur dpa prüfen die Ermittler, ob sie den Vorwurf der besonders schweren Brandstiftung auch auf versuchten Mord erweitern. Chepe hat demnach die Zwickauer Wohnung Anfang November 2011 in Brand gesetzt, obwohl möglicherweise eine Nachbarin noch in dem Doppelhaus war. Dies könnte als versuchter Mord gewertet werden. Eine Meldung aus Sindelfingen. Der Autobauer Daimler sucht nach der Ursache eines modrigen Gestanks, der seit Wochen über der Stadt Sindelfingen sich ausbreitet. Ein Gutachter der Prüforganisation DEKRA wird an diesem Montag in dem Daimlerwerk erwartet. Wir prüfen, untersuchen und analysieren heftig, sagt die Firmensprecherin Marianne Iring. Noch sei es aber nicht klar, ob die Ursache überhaupt im Werk liege. Ende November gab es die ersten Beschwerden von Bürgern in Sindelfingen. Nach Angaben der städtischen Umweltbeauftragten Ulrike Eigenolf wurden seitdem einige Orte wie die Kläranlage und der abgelassene Klostersee als Ursache ausgeschlossen. Düsseldorf, Essen, Berlin. Die Kernkraftwerksbetreiber E.ON und RWE wollen trotz des Dämpfers durch die jüngste Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg weiter gegen die Atomsteuer klagen. Wie die Zeitung Die Welt am heutigen Samstag berichtet, wollen die Konzerne erneut Rechtsmittel einlegen, wenn der Bund beim nächsten Brennelementewechsel in einem ihrer Kernkraftwerke die umstrittene Atomsteuer einziehen will. Eine Region, die nicht mehr zur Ruhe kommt, ist der Irak. Bei einem Selbstmordattentat in der südirakischen Stadt Basra sind am heutigen Samstag nach arabischen Medienberichten mindestens 20 schiitische Pilger ums Leben gekommen. Wie der arabische Nachrichtensender Al Arabiya weiter berichtete, waren die Gläubiger auf dem Weg zu der heiligen Stätte der Schiiten in der Stadt Kerbala im Süden des Landes. Der Attentäter habe sich mit einem Sprengstoffgürtel mitten in einer Gruppe von Pilgern in die Luft gesprengt, die auf dem Weg in eine Moschee waren, berichtete eine irakische Webseite unter Berufung auf Sicherheitskreis in Basra. Unter den Opfern seien auch viele Frauen und Kinder gewesen. Berlin. Außenminister Guido Westerwelle von der FDP meldet sich zurück. Angesichts der FDP-Krise will er sich wieder stärker in die Innenpolitik einmischen. Als Außenminister natürlich. Mit 50 Jahren fühle ich mich noch jung und zu jung fürs Altenteil. Nun widme ich mich mit Kraft und Zuversicht den nächsten Jahren, sagte er der Rheinischen Post am heutigen Samstag. FDP-Chef Philipp Rössler sagte, er Hilfe zu. Es gibt Situationen, wo sich eine Partei nicht nur hinter ihre Führung, sondern auch vor sich stellen muss. Ich unterstütze die neue Parteiführung ohne Wenn und Aber, bla bla bla. Berlin. Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU erwägt, an drei Standorten in Deutschland Probebohrungen für ein Atommüllendlager durchzuführen. Vor einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder Anfang Februar entwickeln die Fachleute des Christdemokraten verschiedene Szenarien für den Umgang mit Deutschlands Strahlenabfall. Nach einem dieser Szenarien könnten die Untersuchungen im niedersächsischen Gorleben fortgesetzt werden, während Experten ab dem Jahr 2000 zwei weitere Standorte prüfen. Gorleben wäre dabei ein sogenannter Referenzstandort für das Lagergestein Salz. Weitere Salzstöcke kämen nicht mehr in die engere Wahl. An anderen Stellen der Republik würden Techniker Metzger Lagersteine in Ton und Granit testen. Granit gibt es vor allem in Bayern und Sachsen. Ton in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Ostdeutschland. Eine Nachricht vom Fälscher. Der ehemalige Verteidigungsminister und Doktorarbeitsfälscher überführte Doktorarbeitsfälscher Karl Theodor zu Guttenberg hat erstmals signalisiert, dass er in den nächsten Wochen mit der CSU über seine mögliche Kandidatur bei der Bundestagswahl 2013 sprechen wolle. Christian Meissner, Landrat und CSU-Kreisvorsitzender in Guttenbergs Wahlkreis in Oberfranken, hatte den Ex-Minister zu einem Treffen innerhalb der nächsten 4 bis 5 Wochen aufgefordert. Daran teilnehmen sollte auch der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm und so weiter. Berlin. Unter den Innenministern der Länder regt sich Widerstand gegen eine angeblich zu lasche Gesetzesinitiative von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP. Danach soll eine gemeinsame Antiterror-Datei von Polizei und Verfassungsschutz die Bekämpfung rechtsextremer Gruppen erleichtern. Doch der Entwurf aus Berlin sei eine Mogelpackung, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger von der SPD. Mit dieser Initiative behindert die Bundesregierung eine effektive Bekämpfung der Neonazis, anstatt endlich dringend nötige Verbesserungen durchzusetzen. Es reiche nicht aus, in der neuen Datei nur gewalttätige und gewaltbereite Rechtsextremisten zu erfassen. Die Sicherheitsbehörden müssten auch über die Drahtzieher Bescheid wissen, die andere zur Gewalt anstacheln, ohne sich selbst zu zeigen und zuzuschlagen. Es sei völlig unverständlich, dass die Datei und die Daten von Polizei und Verfassungsschutz nicht generell zur Recherche und Analyse von rechtsterroristischen Netzwerken genutzt werden dürfen, monierte der Düsseldorfer Innenminister. Das Top-Thema der Woche im Spiegel ist auf der Printausgabe in Amt und Würden ein Bild von dem deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff, auf den eine beispiellose Medienjagd eingesetzt hat. Der Mann hat sich billige Kredite besorgt, eigentlich ein relativ harmloses Vergehen, wenn man damit vergleicht, was andere machen. Die lassen Länder und Städte bombardieren, lassen Leute beiseite schaffen, klauen offen. Und dieser Mann hat eigentlich relativ harmlos nur einen Präferenzkredit bekommen. Er wird durch alle Medien gezogen und die Lage angeblich auch, wenn man weiterliest, Spiegel und andere deutsche Medien, verschärft sich noch. Es gab eine Umfrage. Es gab ein Wulff-Interview im ersten deutschen Fernsehen und danach wurden ausgewählte Bürger befragt, ob sie das Auftreten im Fernsehinterview überzeugend oder nicht überzeugend fanden. Nicht überzeugend fanden das 61%. Nur 30% fanden die Rechtfertigung Wulffs wegen seiner Verfehlung überzeugend. Christian Wulff ist mit Unterstützung von Angela Merkel zum Bundespräsidenten gewählt worden. Schaden Wulffs Verhalten und die öffentliche Debatte darüber dem Ansehen der Kanzlerin? Ja, meinen 50%, nein, meinen 47%. Braucht Deutschland überhaupt einen Bundespräsidenten, war die nächste Frage. 75% meinen ja, Deutschland brauche einen Bundespräsidenten. Nein, meinen 22%. Wir müssen hier natürlich einmal kurz noch einflechten für Leute, die nicht so bewandert sind auf dem Gebiet der staatlichen Institutionen. Das Amt des Bundespräsidenten hat reine repräsentative Funktion. Nur in Krisenzeiten kann der Bundespräsident das Parlament auflösen. Aber wie gesagt, auch das ist rein repräsentativ und symbolisch. Dann im Spiegel ein Interview mit einem Anwalt, Mahmut Sakar, der ist 45 Jahre alt und er ist ein Anwalt aus der Türkei und der spricht über die Haftbedingungen des PKK-Führers Abdullah Öcalan und die Eskalationen bzw. die Übergriffe der türkischen Truppen im jüngsten sogenannten Kurdenkonflikt. Die türkische Justiz hat 36 Anwälte verhaften lassen, die den PKK-Chef Abdullah Öcalan vertreten. Was wird ihnen vorgeworfen? Sakar sagt, sie sollen Mitglieder einer terroristischen Organisation sein, wofür es keine Beweise gibt. Öcalan hat gegenwärtig keinen Rechtsbeistand und kann keinen Besuch empfangen. Seit Monaten wird er komplett von der Außenwelt isoliert. Sein Gefängnis auf der Marmara-Insel Imrali ist ein europäisches Guantanamo. 6, Zusatzzahl 7. Ankara sieht Öcalan als Staatsfeind Nummer 1. Sakar, das hat die Regierung von Premier Recep Tayyip Erdogan aber nicht davon abgehalten, zwei Jahre lang Geheimgespräche mit ihm und parallel mit anderen Mitgliedern der PKK zu führen. Jeder weiß, dass für eine Lösung des Kurdenkonflikts kein Weg an Öcalan vorbeiführt. Wegen geht nicht. Steuert die Türkei auf eine neue Welle der Gewalt zu, fragt der Interviewer, der Spiegel-Interviewer Herrn Sakar, den Anwalt aus der Türkei, der nach Deutschland geflüchtet ist. Die Lage ist äußerst verfahren. Ende Dezember starben 35 Zivilisten bei einem Luftangriff der türkischen Armee. Zugleich sitzen rund 5000 kurdische Politiker und Aktivisten im Gefängnis. Die Menschen sind frustriert und zornig. Damit schwinden von Tag zu Tag die Chancen, den Konflikt friedlich zu lösen. XY meldet erste Ergebnisse. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Zum Abschluss der Meldungen. Schukai, Nachrichten aktuell. Planet Erde. Es gibt eine Landkarte, die zeigt die Ländergröße proportional zur Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen. Sehr interessant. Da ist ganz groß die USA, aber auch China. Und Deutschland auch relativ groß abgebildet. Welche Länder sind die Supermächte der Wissenschaftswelt? Die Nachrichtenagentur Thomson Reuters hat weltweit die Zahlen wissenschaftlicher Publikationen des vergangenen Jahres ausgewertet. Die Statistik offenbart die rasante Aufholjagd der Schwellenländer. China hat Europas führende Forschungsnationen England und Deutschland bereits überholt. Und die Türkei liegt inzwischen gleichauf mit Ländern wie Schweden und Polen. Weitere Überraschung. Den größten Zuwachs verzeichnete 2011 mit 20% Iran. Der Wechsel in Rom geplatzt. Die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. Wissenschaftler und Anwohner rätseln über ein Massensterben von Heringen an der Küste der norwegischen Gemeinde Nordreisa. Möglicherweise wurden sie von einem Sturm oder von Raubfischen ans Ufer gedrängt. Das ist übrigens das Foto der Woche. Man sieht einen gewaltigen See von toten Fischen. Nur tote Fische, das ganze Ufer einer ganzen Küste ist überdeckt mit toten Fischen. Nur noch eine Meldung vom Sport. Sehr interessant. Fuchteln hilft. Eine Erkenntnis, eine relativ neue Erkenntnis, so heißt es hier, bei den Sprachwissenschaftlern. Gestikulieren erleichtert das Erlernen neuer Vokabeln. Das bestätigt eine Studie von Manuela Macedonia und Thomas Knösche am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Bei Probanden verbesserte sich die Fähigkeit, eine Kunstsprache namens Vimy zu lernen, deutlich, wenn sie ihre Worte gestisch untermalten, so berichtete die Forscherin und der Forscher in der Zeitschrift Mind, Brain and Education. Kernspin-Aufnahmen des Gehirns legen nahe, dass neue Begriffe durch die Verknüpfung von Gesten komplexer in Gedächtnisnetzwerken repräsentiert und deshalb leichter zu erinnern sind. Das gelte sogar für abstrakte Wörter. Dass allerdings Fuchteln allein nicht immer ausreicht, das belegt das Beispiel des Fußballtrainers Giovanni Flascheler Trapattoni. Dann hatten wir vor einigen Wochen berichtet, dass das Gesichtserkennungsprogramm demnächst populär wird und jeder jeden praktisch abscannen kann und deine Daten im Internet abrufen kann, wenn man nur mit der Kamera ein Foto von dir hat. Auffällige Tarnung. Für menschliche Betrachter auffällig, für Computer dagegen unsichtbar. Nach diesem Prinzip funktioniert das Dazzle Styling des New Yorker Medienkünstlers Adam Harvey. Es gibt Rettung. Die Herausforderung, wie gelingt es, die automatische Gesichtserkennung von Kameras und Computern zu überlisten? Das Dazzle-Prinzip setzt auf Tarnung durch Verwirrung. Dazzle wurde im Ersten Weltkrieg erfunden, um britische Kriegsschiffe so surreal aussehen zu lassen, dass Bug und Heck, Richtung und Tempo für Feinde schwer erkennbar werden. Die alten Muster inspirierten Harvey, der sein System im Rahmen des Interactive Telecommunication Program an der New York University entwickelte. Die kontrastreiche Bemalung und die auffälligen Haarsträhnen behindern den Computer beim Zuordnen der Konturen des Gesichts. Mach das Massenmedium. Ich zeig dir mal gerade die Fotos, Werner. Du siehst hier das Gesicht. Man malt sich da ein paar Dreiecke auf die Wangenknochen und lässt eine Haarsträhne über die Stirn fallen und schon erkennt der Computer dieser ausgedüstelten Gesichtserkennungsprogramme nicht mehr, wer du bist. Und du kannst ungehindert und ungestört mit ein paar kleinen schwarzen Dreiecken im Gesicht und einer riesigen Schmalzlocke durch die Straßen gehen. Und niemand wird dich behelligen, an der nächsten Ecke anhalten und sagen, Sie lesen viel Zeitung, abonnieren Sie jetzt abc.de. Das ist ja eigentlich einer der kommerziellen Nutzungs, sagen wir mal, Ideen von diesem Gesichtserkennungsprogramm. Ganz abgesehen von den politischen und geheimdienstlichen Dingen, die da auch noch hinterstecken. Vielleicht zum Schluss der Nachrichten noch etwas Kulturelles. Es gibt verschiedene neue Filme. Es gibt die Neuverfilmung der Stieg Larsen-Trilogie mit Daniel Craig und einer jungen, unverbrauchten Schauspielerin, die Lisbeth Salander darstellen wird. Davon sind die Medien voll. Das wird uns praktisch aufgedrängt. Ich habe dieses Foto von Daniel Craig bestimmt die letzte Woche 500 Mal gesehen. Mein Unterbewusstsein ist voll mit diesem Foto. Die Propagandamaschine hat wirklich sehr gut gearbeitet. Hollywood hat sich natürlich dran geklemmt an das Thema Stieg Larsen, will da natürlich auch sein Geschäft mitmachen und hat einen, glaube ich, 50 oder 60 oder 70 Millionen Dollar Streifen abgedreht. Der wird mittlerweile hoch gelobt. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, Werner? Nee. Ne? Gut. Dann gibt es das Schneewittchen-Duell. Auf der Suche nach populären Stoffen sind Hollywoods Studiostrategen wieder einmal bei zwei deutschen Bestseller-Autoren fündig geworden. Bei den Brüdern Grimm. Und da gibt es gleich zwei Neuverfilmungen der Schneewittchen-Saga. Die kommt jetzt Anfang April in die Kinos. Die erste heißt Spieglein, Spieglein. Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen. Es gab ja auch schon einmal eine Hollywood-Verfilmung, die heißt Die wahre Geschichte der Brüder Grimm. Die Hauptrolle spielt eine gewisse Lily Collins, übrigens eine Tochter von Popstar Phil Collins. Julia Roberts wurde als böse Königin verpflichtet. Ende Mai folgt dann Snow White and the Huntsman mit Twilight-Star Kristen Stewart und Charlize Theron. Die Regisseure reizen dabei den Interpretationsspielraum der Vorlage aus. Der Werbefilmer Rupert Sanders bläst seine Snow White-Version zum pompös-morbiden Action-Spektakel auf, das sagt der Spiegel. Die Spieglein-Variante seines indischen Kollegen Tarsem Singh, Krieg der Götter, betont dagegen eher den komödiantischen Charakter mit Tanzszenen im Bollywood-Stil und Julia Roberts, die von dem Spiegel ihre Haut inspiziert und dabei laut über ein kleines Lifting nachdenkt. Übrigens, in diesem Jahr 2012 gibt es eine Menge an Jubiläen und an Jahres- und Gedenktagen von berühmten Menschen. Zum Beispiel, im Jahr 2012 feiern wir das 200-jährige Jubiläum der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Es war einmal, ist weniger als typische Formel der Grimmschen Märchen zu denken, denn als märchenhafte Floskel für die Entstehung der Texte selbst. Die gute Alte, die aus dem Nähkästchen geplaudert habe, war in Wahrheit eine weniger ergiebige Symbolfigur für die vorgeblich volkstümliche Urheberschaft der Märchen. In der Regel verbargen sich unter den Übermittlern Frauen des gehobenen Bürgertums, großteils westfälisch-hugenottischer Herkunft, die den heimischen Urgrund dieser Mären und Mythen über Deutschland hinaus bis nach Frankreich verschob. Ursprünglich waren die Erzählungen für das Volkslieder- und Märchenprojekt von Clemens Brentano um 1810 gedacht, aus dem bereits des Knaben Wunderhorn hervorgegangen war. Als sich dieser Kontakt zur Heidelberger Frühromantik verlief, übernahmen Jakob und Wilhelm Grimm selbst die Regie über die von ihnen zusammengetragenen Texte, von denen die ersten rund 100 Stücke, darunter Aschenputtel, Dornröschen und Schneewittchen, im Dezember 1812 erstmals erschienen. Und mit diesem hoffnungsvollen Ausblick auf ein märchenhaftes 2012, auf ein Schneewittchen-Duell, beenden wir diesen knallharten Nachrichtenblock und bringen ein bisschen Jazz, wie versprochen. Ich habe hier ein Album mir geliehen aus dem Goethe-Institut diese Woche, das Markus Fleischer Quartett, featuring Herr Keith Copeland, Let's Call It a Day. Jazz aus deutschen Landen, das Thema Nummer 5, das heißt Let's Call It A Day, also das Thema, das dem Album den Titel gegeben hat. Niemandsland. Bam Dorf seh ich alles, was mir gefällt. Die Leinen wehen im Wind, hinterm Schuppen lacht ein Kind, ein Hund, der dazu bellt. Überm Dorf seh ich auch das goldene Feld. Dreh den Kopf wie eine Uhr mit dem Lauf der Natur. Das ist unsere kleine Welt. Ja, das ist unsere kleine Welt. Doch manchmal wird die Brust zu eng. Da muss ich losziehen. Weil du mich liebst, kannst du's verstehen und lässt mich gehen. Du lässt mich gehen. Zu eng, dann muss ich losziehen. Weil du mich liebst, kannst du's verstehen und lässt mich gehen. Du lässt mich gehen. Von den Hügeln überm Dorf seh ich alles, was mir gefällt. Dann fühle ich dieses Glück und bin froh, ich bin zurück in dieser kleinen Welt, die mich am Leben hält, die mich am Leben hält. Das war die Gruppe Die Landratten mit ihrem wunderbaren Album Erntezeit. Landratten, das sind zwei Typen mit Cowboyhüten und riesigen Fahrrädern, die fahren da irgendwo durch die westfälische Landschaft und machen diese tolle Gitarrenmusik. Spielen natürlich Rock, Folkrock, Standards nach, zum Teil auch inspiriert natürlich von Crosby, Stills, Nash und Young und amerikanischen Bluegrass und Country Folkrock Sängern. Aber ein interessantes Album. Ich habe es entdeckt in einem Plattenladen in Deutschland und habe gedacht, na gut, der Preis war okay. Nehmen wir es mal mit und stellen es in Niemandsland Hörerinnen und Hörern vor. Die Presse, Werner, du hast das auch mitgekriegt, macht eine Hetzkampagne gegen den Bundespräsidenten Wolf. Wolf. Der Arme. Christian Wolf. Der führt einen Kampf gegen das Böse. Jetzt hat der Spiegel wirklich ein sehr ätzendes Spottvideo hier reingebracht. Das ist eine Minute und ein paar Sekunden lang. Das hören wir uns einmal kurz an. Das ist wirklich richtig böse. Also Wolf spricht selber und im Hintergrund sieht man die Bilder der koreanischen Nation, die um den Tod ihres Landesvaters weint. Und das hat man da so geschickt übereinander geblendet. Ist natürlich sehr böse gedacht und ich frage mich natürlich auch, warum macht man diesen Wolf so fertig bei einem relativ kleinen Vergehen? Der hat wirklich nur einen Kredit zu besonderen Bedingungen angenommen, wo andere doch so unverschämt sich die Milliarden und die Millionen klauen. Aber wie gesagt, er ist Bundespräsident und er darf das natürlich nicht. Aber gucken wir mal. Ich bin vom Ministerpräsidenten zum Bundespräsidenten ja sehr schnell gekommen. Ohne Karenzzeit, ohne Vorbereitungszeit. Das ging sehr schnell. Vielleicht muss man die Situation auch menschlich verstehen, wenn man im Ausland ist, in 4 Ländern in 5 Tagen, 10 Termine am Tag hat. Wenn Freunde, die einen Kredit gegeben haben, in die Öffentlichkeit gezogen werden, dann hat man Schutzfunktionen und man fühlt sich hilflos. Es ging um Korruption, das hat das ganze Dorf aufgeschreckt. Trotzdem ist man Mensch und man macht Fehler. Ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Ja, das war das gehässige, bösartige Wolf-Video. Diese Montage, dieser Zusammenschnitt der koreanischen Trauergemeinde und noch Bundespräsident Christian Wolf, der sich da rechtfertigt im deutschen Fernsehen. Und wir wissen natürlich nicht, wie lange er noch bleiben wird, aber das scheint in Deutschland ein Schleudersitz mittlerweile zu sein. Werner, der Präsident. Köhler musste ja auch zurücktreten wegen seiner Äußerungen im Flugzeug. Das heißt, da reicht wirklich eine Kleinigkeit und diese Burschen fliegen direkt wieder weg aus ihren bequemen, schönen Sesseln. Aus dem Palais Schaumburg, ne? Oder wo sitzt der Mann? Das weiß ich gar nicht. jedenfalls, wenn man mich fragt, also ich brauche auch keinen Bundespräsidenten. Ja, aber du hast gehört, 71% wollen einen in Deutschland. Ich brauche noch nicht mal einen Staat, einen deutschen oder einen spanischen. Aber gut, solange es den halt gibt, den Staat, oder dann braucht man natürlich irgendwo so eine Figur, die das Land nach außen hin vertritt, oder einen König wie hier in Spanien, und der da sein Geld und die Spesen dann verbraucht, aber das ist ja nicht mein Problem. Du brauchst auch nicht Jesus. Oder brauchst du Jesus? Ich brauche auch keine halbe Milliarde. Das war ja wirklich wie er, ne? Das war ja wirklich ein Kleckerbetrag, wenn man eine halbe Milliarde oder eine halbe Million? Nee, eine halbe Milliarde. Nee, 500.000. Ja, ja, eine halbe Million. Weil eine halbe Milliarde wäre natürlich mehr so Ackermanns Liga. Ja. Genau, also insofern gesehen war es wirklich ein Nasenwasser, ein Kleckerbetrag. Ne? Ja, und Jesus, du brauchst auch keinen Jesus. Ich hatte dir die Frage gestellt, du hast mir noch gar nicht geantwortet. Brauchst du Jesus? Jesus kreischt. Ja. Brauchst du ihn? Leute, die kreischen, die brauche ich auch nicht. Du brauchst keinen Jesus. Gut. Ich oder viele Leute sind ihr eigener Jesus. Dein eigener Jesus, ein Lied der personal, Gruppe Jesus. Personal Jesus. Johnny Cash. Ja, richtig. Komponiert von M. Gore. Dich nicht stört, der dich erhört. Und dein ganz eigener Jesus, einer, der dich berührt, der dich verführt. Du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Bein am E-Mail schreien. Schalt ein, den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Nimm die zweite Wahl, teste mich einmal. Klicke hier und beichte mir. Red's dir von der Leber, ich bin ein Vergeber. Ein und glaube. Schalt ein und glaube mir. Dein ganz eigener Jesus, einer, der dich nicht stört, der dich erhört. Dein ganz Jesus, einer, der dich berührt, der dich verführt. Und du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Bein am E-Mail schreien. Schalt ein den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Rätsel von der Leber, ich bin ein Vergeber. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube mir. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Wir sind hier live im Studio. Wir sind eine Sendung in deutscher Sprache und wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Jetzt in der letzten halben Stunde des Programms ein paar kulturelle Informationen. Lassen wir die harte Politik einmal hinter uns, obwohl man das manchmal gar nicht so trennen kann alles. In diesem Jahr, 2012, gibt es eine Menge Gedenktage und Jubiläen. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Aber ich gehe mal konkret in die Einzelheiten. Einmal pro Jahr kaufe ich mir den Reklam-Literaturkalender. Das sind diese kleinen Reklambändchen, die die älteren Semester der Zuhörerschaft bestimmt kennen, ich hoffe die Jüngeren auch, weil Reklam beliefert auch Generationen von Studenten mit Klassikern, mit klassischen Texten von Schiller, Balladen, Goethe, Shakespeare, Gedichten von Gottfried Benn und was auch immer. Und einmal im Jahr, wie gesagt, gibt es diesen Reklam-Literaturkalender und da werden immer die Jahrestage verzeichnet. Gucken wir einmal nur, welche Damen und Herren im Monat Januar 2012 ihren Gedenk- bzw. Jubiläumstag haben. Da ist zuerst einmal am 3., das ist schon vorbei, Wolf von Eichelburg. Der hatte seinen 100. Geburtstag. Der ist am 24.08.1994 auf Mallorca gestorben. Dann am 5. hatte Umberto Eco seinen 80. Geburtstag. Am 9. Klaus Schlesinger, seinem 75. Geburtstag. Am 15. Franz Fühmann. Am 15., das wird morgen sein, der wird da seinen 90. Geburtstag haben. Dann Georg Heim, wer kennt den, diesen expressionistischen Dichter, der ist 1912 in Berlin gestorben, wir begehen seinen 100. Todestag. Dann Warlam Schalamow, 30. Todestag, ein russischer Schriftsteller. Dann Bojena Nemschkova, eine Schriftstellerin. Edith Wharton, 150. Geburtstag. Sie starb 1937, sie wurde 1862 in New York geboren. Und zum Schluss natürlich der große Alexander Puschkin. Da begehen wir den 175. Todestag. Puschkin. Aus dem Reklams Literaturkalender. Dann im Laufe des Jahres werden wir öfter mal auf dieses Bändchen zurückgreifen. Charles Dickens wird in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. Charles Dickens, das wird im Monat Juli sein. Charles Dickens ist natürlich super aktuell im Moment. In England geht es zurück in den Frühkapitalismus und der wuchtigste Satz, einer der wuchtigsten Sätze in der Literaturgeschichte ist dieser. Please, sir, I want some more. Für sich genommen wirkt der Satz unspektakulär. Bitte, Sir, ich möchte noch mehr. Oder ich möchte noch etwas mehr. Ist aber der Ausgangspunkt der eigentlichen dramatischen Handlung im ersten viktorianischen Roman in Charles Dickens' Oliver Twist. Der wurde monatlich in der Zeitschrift Bentley's Miscellany zwischen Januar 1937 und März 1939 abgedruckt. Der neunjährige Oliver, als Waisenkind im Armenhaus aufwachsend, verlangt in einer Verzweiflungstat einen zweiten Teller Suppe, um dem Verhungern zu entgehen. Ungläubiges Erstarren, Entsetzen angesichts des unerhörten Frevels, das ist die Reaktion des Armenhausvorstands. Oliver, so die düstere Prophezeiung, werde als Verbrecher enden und hängen. Hängen heißt übrigens Twist, das ist das umgangssprachliche Wort für hängen. Deshalb auch Oliver Twist. In der bitteren Ironie, Überlebensdrang als Verbrechen, steckt die Anklage des Autors gegen die Zustände im England der 1830er Jahre, das als erstes Land mit den sozialen Folgen der Industrialisierung konfrontiert war. Der Poor Law Amendment Act von 1834 hatte die ohnehin niedrigen Ausgaben für die Armenfürsorge nochmals drastisch reduziert, und als Dickens mit Oliver Twist begann, waren soeben in einem Armenhaus in Westminster Kinder verhungert. Das klingt einem doch auch recht aktuell, oder? Ja, ja. Aber damals, das ist halt der Unterschied zu heute. Ne? In der Zeit damals gab es halt doch noch ein breites Bewusstsein, ne? Bei den Leuten, bei der Bevölkerung. Ein Gefühl der Ungerechtigkeit, die Bereitschaft, sich zu wehren. Und die Arbeiterbewegung, die da damals entstand, war ja auch, wie soll ich sagen, revolutionär, klassenkämpferisch. Dann in Deutschland jetzt, um nach Deutschland zurückzugehen, hat Kaiser und Bismarck haben die Sozialistengesetze erlassen deshalb, ne? Und bis 1800, wann war das, 90, glaube ich, ne, wurden dann die Sozialistengesetze aufgehoben von Bismarck, und das war sein perfidester Trick. Ja, ab dem Moment haben sich die damaligen Sozialdemokraten dann eben konzentriert auf Parlament und Wahlen und Sitze und so. Ja, und ab dem Moment ging's dann bergab, ne? Und die nächste Stufe war dann, also diese ganze Reformismus oder Revisionismus Diskussion, dann bis hin zum Ersten Weltkrieg, Zustimmung zu den Kriegskrediten, ne? Der nächste Schritt, den die damaligen Sozialisten gemacht haben, Schritt hin zu einer bürgerlichen Partei. Und wer, muss man übrigens sagen, natürlich in dieser ganzen Zeit noch den revolutionären Flügel verkörpert hat und vertreten hat, war Rosa Luxemburg. Ne? Wenn wir von Todestagen reden, ist ja gerade morgen wieder ihr Todestag 1919, wo sie umgelegt wurden in Berlin, Liebknecht und sie, ne? Das war eben noch eine Frau, die einen klaren Kopf hatte und scharfsichtig denken konnte und das auch offen gesagt hat, sich eingesetzt hat, immer für Gegenkrieg und Militarismus und so weiter, ne? Und heute, was haben wir da? Also in Deutschland ging es da weiter nach dem Zweiten Weltkrieg, Bad Godesberg, ja, wo sie dann endgültig jeder klassenkämpferischen Perspektive an den Marxismus abgeschworen haben. Und so sieht's natürlich genauso hier in Spanien aus. Die Sozialisten hier, die haben ihren Offenbarungsei dann in Syrien geleistet, Felipe González und Guerra damals. Ja, und please, sir, I want some more, hast du gesagt. Wir kommen nicht raus aus dieser Geschichte, solange wir auf solche Leute vertrauen. Ja, jetzt geht ist hier die rechtskonservative Regierung der PP dran. Jetzt plustert sich wieder die sogenannte Opposition auf, die Sozialisten, dann geht's Diskussion, ist jetzt Rubalcaba oder die Chacón der ideale Kandidat. Es gibt nichts Langweiligeres als diese Diskussion. Ja? Die ganze Partei hat keinen Wert mehr. Ne? Und solange wir auf solche Leute starren und von denen noch was erwarten, ist nichts zu tun. Geht's immer weiter und letzter Schritt hier auch aus Barcelona. Natürlich Finanzprobleme haben auch die Rathäuser. Jetzt wollen sie, was jeder Student, Tourist kennt, da auf den Ramblas, die Leute sich da hinstellen als lebende Statuen, ja, wollen die noch abkassieren, weil die sich ja da dumm und dämlich verdienen wahrscheinlich. Ne? Ja, ist wie in den Diktaturen, wo die Leute, die mittlerweile auf den Müllhalden leben, die müssen auch Steuern bezahlen, die müssen praktisch... Die kassieren praktisch bei den Ärmsten der Armen noch ab. Die werden vom Staat betrachtet wie kleine Unternehmer, sogenannte Ich-AGs, ja, auch noch drauf. Ja, die wollen nichts anderes als überleben. Und diese Dreckschweine, die uns regieren, die in Saus und Braus leben, die wollen uns sagen, wo wir noch sparen müssen. Und das muss aufhören. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei Rosa Luxemburg. Du kommst natürlich sehr schnell immer wieder auf die Rathäuser hier. Rosa Luxemburg, Verteidigungsrede 1914. Am 20. Februar 1914 hielt Rosa Luxemburg ihre Verteidigungsrede vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt am Main. Ihr wurde vorgeworfen, in zwei Versammlungen gegen den drohenden Krieg die Arbeiter aufgefordert zu haben, nicht auf ihre Klassenbrüder in Frankreich und anderen Ländern zu schießen. Rosa Luxemburg, Verteidigungsrede am 20. Februar 1914 vor der Frankfurter Strafkammer. Meine Verteidiger haben die Tatbestandsmerkmale der Anklage auf ihre Nichtigkeit hin juristisch hinreichend beleuchtet. Ich möchte deshalb die Anklage von einer anderen Seite beleuchten, sowohl in der heutigen mündlichen Ausführung des Herrn Staatsanwalts wie in seiner schriftlichen Anklage spielt nicht bloß der Wortlaut der inkriminierten Äußerungen meinerseits eine große Rolle, sondern noch mehr die Auslegung und die Tendenz, die diesen Worten innegewohnt haben soll. Wiederholt und mit dem größten Nachdruck betonte der Herr Staatsanwalt das, was ich nach seiner Auffassung nach wusste und wollte, während ich meine Äußerungen in jenen Versammlungen machte. Nun, über dieses innere psychologische Moment meiner Rede, über mein Bewusstsein, ist wohl niemand kompetenter als ich in der Lage, vollen und gründlichen Aufschluss zu geben. Und ich will im Voraus bemerken, ich bin sehr gern bereit, dem Herrn Staatsanwalt und Ihnen, meine Herren Richter, vollen Aufschluss zu geben. Um die Hauptsache vorwegzunehmen, möchte ich erklären, dass das, was der Herr Staatsanwalt hier, gestützt auf die Aussagen seiner Kronzeugen, als meine Gedankengänge, als meine Absichten und meine Gefühle geschildert hat, nichts als ein plattes, geistloses Zerrbild sowohl meiner Reden wie der sozialdemokratischen Agitationsweise im Allgemeinen war. Als ich diesen Ausführungen des Staatsanwalts lauschte, da musste ich innerlich lachen und denken, hier haben wir wieder ein klassisches Beispiel dafür, wie wenig formale Bildung ausreicht, um die sozialdemokratischen Gedankengänge, um unsere Ideenwelt in ihrer ganzen Kompliziertheit, wissenschaftlichen Feinheit und historischen Tiefe zu begreifen, wenn die soziale Klassenzugehörigkeit diesen Umständen hindernd im Wege steht. Hätten Sie, meine Herren Richter, den einfachsten, ungebildeten Arbeiter aus jenen Tausenden gefragt, die meinen Versammlungen beiwohnten, er hätte Ihnen ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Eindruck von meinen Ausführungen gegeben. Ja, die schlichten Männer und Frauen des arbeitenden Volkes sind wohl imstande, unsere Gedankenwelt in sich aufzunehmen, die sich im Hirn eines preußischen Staatsanwalts wie in einem schiefen Spiegel als ein Zerrbild reflektiert. Ich will dies jetzt eingehender an einigen Punkten nachweisen. Der Herr Staatsanwalt hat mehrmals wiederholt, dass ich die Tausende meiner Zuhörer, schon bevor jene inkriminierte Äußerung gefallen ist, die den Höhepunkt meiner Rede gebildet haben soll, maßlos aufgehetzt hätte. Darauf erkläre ich, Herr Staatsanwalt, wir Sozialdemokraten hetzen überhaupt nicht auf. Denn was heißt hetzen? Habe ich etwa den Versammelten einzuschärfen versucht, wenn ihr im Kriege als Deutsche in Feindesland, zum Beispiel nach China kommt, dann haust so, dass kein Chinese nach 100 Jahren wagt, einen Deutschen mit scheelen Blicken anzusehen? Hätte ich so gesprochen, dann wäre das allerdings eine Aufhetzung. Oder habe ich vielleicht in den versammelten Massen den nationalen Dünkel, den Chauvinismus, die Verachtung und den Hass für andere Rassen und Völker aufzustacheln gesucht? Das wäre allerdings eine Aufhetzung gewesen. Aber so sprach ich nicht. Und so spricht nie ein geschulter Sozialdemokrat. Was ich in jenen Frankfurter Versammlungen tat und was wir Sozialdemokraten stets in Wort und Schrift tun, das ist Aufklärung verbreiten, den arbeitenden Massen ihre Klasseninteressen und ihre geschichtlichen Aufgaben zu Bewusstsein bringen, sie auf die großen Linien der historischen Entwicklung, auf die Tendenzen der ökonomischen, politischen und sozialen Umwälzungen hinweisen, die sich im Schoße unserer heutigen Gesellschaft vollziehen und die mit eherner Notwendigkeit dazu führen, dass auf einer gewissen Höhe der Entwicklung die bestehende Gesellschaftsordnung beseitigt und an ihre Stelle die höhere sozialistische Gesellschaftsordnung gesetzt werden muss. Das war ein Auszug aus der berühmten Rede von Rosa Luxemburg, ihrer Verteidigungsrede von 1914, nachgesprochen und zu finden unter Rosa Luxemburg Verteidigungsrede auf YouTube. Wir sind fast schon am Ende unseres Programms. Noch ein Lied und dann geht's raus gleich. Ich brauche Werde und große Werde, ich kann mit dir nur glücklich sein. Dich zu gewinnen ist ein Beginnen, schwer doch schön. Drum will ich endlich dir eingestehen. Du gehst durch all meine Träume und siehst mich zärtlich an und sagst zu mir, ich liebe dich so sehr, ich lieben kann. Du gehst durch all meine Träume und nimmst in jeder Nacht die Sehnsucht wahr von mir, die mich am Tage traurig macht. Beim Erwachen denk ich mir, heut red ich vor dich hin, sage mit ein paar Worten dir, wie verliebt ich endlich bin. Du gehst durch all meine Träume, mir nah und doch so weit, ach, wären meine Träume einmal Zum Schluss jetzt ein kleiner Filmtipp von Werner, bitte. Was gibt's da? Ja, es gibt einen interessanten Film, Dokumentarfilm, und zwar, man höre und staune, gratis in einer kleinen, aber feinen und interessanten Kneipe in Gracia am nächsten Donnerstag. Das ist so eine Bar, Libreria, ne? Roxanne heißt diese Kneipe. Und die ist in der Straße Martinez de la Rosa Nummer 27. Das ist parallel zu Torrente Loya, Martinez de la Rosa 27. Und der Dokumentarfilm wird gezeigt am nächsten Donnerstag um 19. Januar von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Ein Dokumentarfilm über die Opfer des Faschismus. Wenn wir jetzt Opfer des Faschismus hören, dann denkt man natürlich als Deutscher zum Beispiel an die Zeit von 33 bis 45 oder als Spanier von 39 bis 75. Aber es geht hier bei diesem Dokumentarfilm um die Opfer des Faschismus ab 1975 bis heute. Also nach Francos Tod, um Leute, die entweder ermordet wurden von Rechtsradikalen, von Faschisten, oder mindestens hat es über 100 Todesopfer gegeben in dieser Zeit bis heute. Das ist vielleicht auch nicht so bekannt. Der Film wird vorgestellt von einer Gruppe von jungen Leuten, die nennen sich Praxis. Die beschäftigen sich so mit historischen und sozialen Fragen. Darum geht's. Die Opfer des Faschismus, also nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr in der Kneipe Roxanne in der Straße Martinez de la Rosa Nummer 27. El jueves de la semana que viene será el día 19. Habrá una película que se llama Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. Representa el grupo Praxis y el grupo regresa a la actividad comprometida con la divulgación de la historia social del tiempo presente, con un ciclo de documentales que tendrán lugar una vez al mes en el bar librería Roxanne de Gracia. Como Werner ha dicho en alemán, Bar Librería Roxanne está en la calle Martínez de la Rosa 27 aquí en Barcelona. The shows 19 de gener de 2012, 19 horas 30. Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición. El fascismo no va a desaparecer amb la muerte Franco. Tampoco o va a hacer después de las elecciones del junio de 1977. Las primeras después de 40 anys de dictadura. Ojos que no ven parla de les víctimes que ha deixat l'extrema dreta espanyola des de novembre de 1975 fins als nostres dies. Gut, wir müssen raus. Unser Programm ist zu Ende, meine Damen und Herren. Werner, tschüss, mach's gut. Schönes Tschüss Wochenende. Auch, lassen wir uns auch nächste Woche wieder leiten und lenken von Rosa Luxemburg, die gesagt hat, Sozialismus oder Barbarei. Das ist die Alternative. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Bleibt an den Radios. Hier geht's jetzt weiter mit weiteren spannenden Sendungen bei Kontrabande 91.4 FM. Nächste Woche im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Yo, Agur, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Kurz.